8:46 Uhr. Vera Buck heißt die junge Frau, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen. Keine 30 Jahre alt, stammt aus Nordrhein-Westfalen, hat Journalistik in Hannover und Scriptwriting in Hawaii studiert und sich außerdem in Thailand zur Elefantenführerin ausbilden lassen. Jetzt ist gerade ihr Debütroman erschienen, den uns Susanne Billig vorstellt. Guten Morgen, Frau Billig. Guten Morgen. Dieser Roman entführt uns nach Paris, genauer nach Paris im ausgehenden 19. Jahrhundert. Und die Titelfigur heißt Runa. Wer ist Runa und warum sollten wir uns mit ihr befassen? Ja, Runa ist ein kleines Mädchen, so etwa 10 Jahre alt, und sie liegt festgezurrt auf einem Bett in der Salpêtrière-Klinik in Paris. Und wie gesagt, das spielt Ende des 19. Jahrhunderts und wir erleben die Handlung dieses Romans durch die Augen des Protagonisten Johann Richard. Das ist ein junger Medizinstudent und der taucht in die Welt dieses Krankenhauses ein. Dieses Krankenhaus war damals die berühmteste Nervenheilanstalt Europas. Da waren teilweise bis zu 8000 Patientinnen und Patienten und denen ging es gar nicht gut. Und das führt dann auch zu der Frage, warum sollte man sich damit beschäftigen inhaltlich? Es wurden tatsächlich in diesem Krankenhaus teilweise schreckliche Experimente an den Patienten vorgenommen. Alles im Namen der Wissenschaft. Das ist verbürgte Realität. Und die Autorin baut jetzt da eine Krimihandlung drumrum, um dieses riesige Siechenhaus, um diese ganzen überehrgeizigen Ärzte, um diesen jungen Medizinstudenten, der zwischen seinem eigenen Ehrgeiz und seinem Mitgefühl hin und her gerissen ist, um seine Patientin Runa, einen ganz geheimnisvollen kleinen Menschen. Sie spricht kein einziges Wort und niemand weiß, wo sie herkommt. Wenn Sie sagen, dieses Krankenhaus, das sozusagen die Kulisse des Romans ausmacht, das gibt es tatsächlich und das gab es auch tatsächlich zu der Zeit, in der der Roman spielt. Was ist denn jetzt Realität, was Fantasie und wie kommt diese Mischung zustande, die Vera Buck uns anbietet? Ja, das kann man ehrlich gesagt gar nicht so genau trennen, wenn man das liest. Sie mischt es eben ineinander und ich denke, das macht auch den Charme und auch den Wert dieses Buches aus. Es ist viel Realität drin. Sie hat also dieses Setting aufwendig recherchiert, die ganzen Abläufe in dem Krankenhaus, den sehr entwürdigenden Umgang mit den Patienten, die ganze Stimmung in der Frühzeit der Psychoneurochirurgie, also es geht um Eingriffe am Gehirn. Die ganze Zeit, das steht thematisch im Zentrum. Die Ärzte wetteiferten darum, wer ist der Erste, der diese Operation wagt oder jene Operation wagt. Es ging weniger um das Wohlergehen der einzelnen Patienten, also die armen Viertel die armen Viertel der Stadt lieferten ohne Ende Patientenmaterial, wie man das nannte. Das wurde auch gnadenlos verbraucht, aber man wollte natürlich trotzdem irgendwie zum Erfolg führen. Und das ist wunderbar recherchiert. Sie hat auch einen schönen Anhang in dem Buch, in dem sie ihre ganze Literatur und ihre Quellen nochmal verzeichnet. Und diese Originalpublikation zitiert sie auch viel in dem Buch. Und da wird unverblümt gesagt, wir haben so und so viel Blei gespritzt und Quecksilber und nach so und so langer Zeit sind die Patienten dann zugrunde gegangen. Das klingt ja eher nach einer wissenschaftlichen Arbeit, aber das Buch soll auch ein Krimi sein. Funktioniert die Krimi-Handlung denn auch? Schafft es die Autorin, Rätsel aufzugeben, Spannung zu erzeugen? Ja, diese ganze Umgebung, das merkt man ja schon, also bei allem Respekt natürlich für die Patienten, die da wirklich gelitten haben, die ist natürlich ideal geeignet, da eine Krimi-Handlung mit Horroranteilen reinzuplatzieren. Die Gelegenheit nimmt Vera Buck wahr. Ich will natürlich jetzt hier keinen Spoiler erzählen und nicht zu viel verraten, aber es geht eben um dieses geheimnisvolle Mädchen. Es geht um kryptische Zeichen an den Wänden. Es geht um gestohlene Kinder, die in den Katakomben von Paris umherirren. Und es geht sehr viel um menschliche Eitelkeiten und medizinische Experimente. Was ich schön finde, ist, bei aller Spannung, die sie schafft aufzubauen, sie beutet das Thema nicht aus. Also billige Effekte, darum geht es ihr nicht, sondern ihre Leitlinie ist schon, den historischen Ereignissen gegenüber wahrhaftig zu bleiben. Keine Cliffhanger. Cliffhanger gibt es auch, aber kein billiger Effekt, das meine ich damit. Denn da haben ja wirklich Menschen zu Hunderten gelitten. Und das ist ihr sehr präsent und das verliert sie auch nicht aus den Augen. 600 Seiten ist Runa stark, das zeugt von Ambitionen. Trägt das Buch den Umfang? Hält es uns überzeugend bei der Stange? Ja, sie nutzt den beliebten dramaturgischen Trick, nämlich verschiedene Personen dann einzuführen und verschiedene Perspektiven und verschiedene Handlungsfäden, denen sie folgt. Das macht das natürlich auch alles so voluminös. Mir war es dann etwas zu viel. Also wenn im letzten Drittel dann plötzlich noch neue Personen auftauchen, die auch wieder neues Insiderwissen haben, da habe ich gedacht, ein bisschen weniger Krimi-Ambition wäre eigentlich mehr gewesen. Sie drückt da sehr auf die Tube am Ende. Anstatt diesem wunderbaren Sujet, das sie sich gesucht hat, mehr zu vertrauen, dieses Paris Ende des 19. Jahrhunderts, diese Klinik, das ist von allein schon sehr wuchtig. Sie hätte noch mehr Augenmerk, denke ich, auf die sprachliche, literarische Kraft legen sollen. Dass sie das kann, zeigen einige Passagen des Buches. Aber sie lässt sich doch immer wieder vortragen von der Idee, ich muss hier noch mehr Rätsel, noch mehr Spannung aufbauen. Etwas schlanker wäre schöner gewesen, aber ich denke, der große Pluspunkt ist, wie detailreich, wie präzise, wie genau sie diese Frühzeit der Psychoneurochirurgie und der Psychiatrie schildert. Und das, denke ich, macht das Buch auch sehr packend und lesenswert. Ein Arztroman der besonderen Sorte. Vera Burg Runa, erschienen bei Limes in München. 608 Seiten stark und kostet 19,99 Euro. Susanne Billig hat uns dieses Romandebüt vorgestellt. Herzlichen Dank dafür. Und wir sind bei Jack Johnson, Better Together.